halb, pass auf, Sie sehen das jetzt gerade, warum er bei uns Halbglanzbett genannt wird. Eigentlich ist es eine Vollglatze, ne? Wir nehmen noch Quasimodo oder wie heißen die Figuren aus Der Name der Rose? Klaus Großbeach, bekannt aus der Umberto-Eco-Verfilmung Der Name der Möwe. So, schneid dir die Gitarre um. Alter Jürgen macht auch mit, das heißt so den Pott. Nein, wir brauchen noch einen Bass. Wo ist Bernd? Bernd! Wo ist Bernd? Ist er draußen oder was? Yeah. Thank you.